For the last 2 weeks, Pastor Rob has been talking to us about becoming a church, a high-impact church. Die letzten beiden Wochen hat Pastor Rob zu uns gesprochen und hat darüber gesprochen, eine Gemeinde zu werden, die einen starken Einfluss hat, eine starke Wirkung. And he has spoken to us from Ephesians chapter 4. Und er hat zu uns aus dem Epheser Kapitel 4 gesprochen. And he has read these words to us. Und er hat auch diese Worte uns gegenüber vorgelesen. And God gave some apostles and some prophets. Und Gott hat einige als Aposteln gegeben, andere als Propheten. And some evangelists and some pastors and teachers. Andere als Evangelisten, andere als Pastoren und Lehrer. To equip the saints. Zur Ausrüstung der Heiligen. For the work of ministry. Zum Werk des Dienstes. Do you know who the saints are? Wisst ihr, wer die Heiligen sind? If you're a saint, raise your hand. Wenn du ein Heiliger bist, dann hebe die Hand. Most of us don't consider ourselves saints. Also meist von uns, die betrachten sich vielleicht nicht als Heilige. But you know, the word in the New Testament, the word saint means one who has been set apart. Aber im Neuen Testament bedeutet das Wort ein Heiliger, jemand, der einfach beiseite gesetzt ist. So if you are a believer in Christ, you have been set apart for Christ from the world. Wenn du gläubig bist an Christus, dann bist du beiseite gesetzt von der Welt hin zu Christus. So you are a saint if you are a Christian. Du bist ein Heiliger, wenn du ein Christ bist. When Paul was writing to the church at Corinth, it was a church filled with all kinds of problems. Als Paulus an die Gemeinde Korinth schrieb, sah er eine Gemeinde vor sich, die alle Arten von Problemen hatte. And he wrote to the saints who are at Corinth. Aber er schrieb an die Heiligen in Korinth. So a saint is a Christian. Ein Heiliger ist einfach ein Christ. So what the scripture is telling us is God has given apostles and prophets and evangelists and pastor teachers. Die Schrift sagt uns, Gott hat uns Apostel, Propheten gegeben, Evangelisten und Pastoren und Lehrer. To equip the saints. Zur Ausrüstung der Heiligen. For the work of ministry. Zum Werk des Dienstes. We all have a ministry to perform. Wir haben alle ein Werk, was es auszuführen gilt. And that's what Pastor Rob is trying to impress upon our hearts and minds. Und das ist etwas, was Pastor Rob einfach hinterlassen möchte als einen Eindruck auf unseren Herzen und auch in unseren Gedanken und Sinnen. God has not just called a few to do the work of ministry. Gott hat nicht einfach nur ein paar berufen, den Werk des Dienstes auszuführen. He has called all of us to do work of ministry. Er hat alle uns dazu berufen, dass wir das Werk des Dienstes ausführen. Now the idea of being a high impact church. Diese Vorstellung, diese Idee, eine Gemeinde zu sein mit einer starken Wirkung. These words, these two words, high impact. Diese beiden Worte, eine starke Wirkung. Are new words in the Christian vocabulary. Das sind irgendwie scheinbar neue Worte im christlichen Vokabular. I've been a pastor for a long time, and these words have just come to the front in the Christian community in the last few years. Ich bin schon lange Pastor. Aber diese Worte, diese Begriffe sind eigentlich in den letzten Tagen oder in den letzten Jahren erst aufgekommen. So maybe we need to understand what it means to be a high impact church. Vielleicht müssen wir einfach einmal verstehen lernen, was es bedeutet, eine Gemeinde zu sein mit einer starken Wirkung. I guess the best way to understand high impact is to understand low impact. Also die beste Möglichkeit, eine starke Wirkung zu begreifen, ist die, indem wir erstmal eine schwache Wirkung begreifen. I'm going to use Oxel here for an illustration. Also hier bin ich und ich werde jetzt euch das Vorbild sein. This is low impact. Jetzt kommt die geringe Wirkung. Now, do you want an illustration of high impact? Wollt ihr jetzt auch die durchschlagende Wirkung bekommen? I don't think. Do you understand? Versteht ihr das? Low impact doesn't make much impression. Also, diese geringe Wirkung macht nicht viel Eindruck. It can happen and you might not even know it. Das kann passieren, aber es kann sein, dass du es gar nicht erst bemerkst. It has no lasting influence. Es hat keine dauerhafte Wirkung. But high impact, Aber diese durchschlagende Wirkung, you never forget. Die vergisst du nicht. It never leaves you the same way. Du wirst nie wieder der gleiche sein. And that is the kind of church that God wants us to be. Und das ist die Art von Gemeinde, die Gott uns haben und sein lassen möchte. There is a world out there outside this building. Um uns herum ist eine Welt außerhalb dieses Gebäudes. That needs to experience the dynamic power of Jesus Christ. Die einfach dieses Dynamit Jesu Christi erleben muss. That is the ministry of the saints. Und das ist der Dienst der Heiligen. That is our ministry. Das ist unser Dienst. And so today I want to talk to us about how to become a high impact believer. Und heute möchte ich deshalb darüber sprechen, wie wir Gläubige werden können mit dieser starken Wirkung. This building on the outside is, and probably all the way through these walls, is made up of brick. Dieses Gebäude, wenn man einfach so herumschaut, und die ganzen Wände sind gemacht worden aus Backsteinen. When the bricks, when all of the bricks are put into place with cement, als all diese Ziegel da angeordnet wurden mit Zement, they make a very strong building. Hat es dazu geführt, dass einfach ein sehr starkes Gebäude entstanden ist. When God's people are bound together, wenn Gottes Volk miteinander verbunden ist, by the Spirit and love of Jesus Christ, durch den Geist und die Liebe Jesu Christi, we are a mighty strong force for him. Dann sind wir eine ganz mächtige, eine ganz starke Macht für ihn. Do you know a chain is only as strong as its weakest link? Wisst ihr, eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Kettenglied. This building is only as strong as its weakest column. Dieses Gebäude ist auch nur so stabil wie diese schwächste Säule vielleicht. And the Church of Jesus Christ, its strength comes from him, not from our talents nor our abilities. Und die Stärke der Gemeinde Jesu Christi, die kommt aus seiner Macht und nicht aus unserer Fähigkeit oder aus unseren Talenten. So I invite you to turn with me today to 2 Corinthians chapter 5. Und ich möchte euch einladen, einmal hinzuschlagen zum 2. Korinther Kapitel 5. We're going to begin reading with verse 17. Und wir beginnen mit dem Lesen im Vers 17, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. And he has committed to us the message of reconciliation. Und in uns die Botschaft der Versöhnung gelegt hat. We are therefore Christ ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So, how do we become high impact believers? Also, wie werden wir Gläubige diesen starken Einfluss machen? There are three things I want to talk about for the next few minutes. First, the impact of salvation. Ich möchte über drei Punkte sprechen. Zunächst einmal über diese Wirkung der Errettung. And then we're going to talk about the impact of transformation. Und dann werden wir sprechen über die Wirkung der Verwandlung. And then the impact of communication. Und dann werden wir sprechen über die Wirkung der Kommunikation, der Verbreitung dieser Botschaft. First of all, in verse 17 he says, if anyone, any person, im Vers 17 sagt er, wenn irgendeine Person, irgendein Mensch is in Christ, in Christus ist, then all things are passed away and behold everything has become new. Dann sind all die alten Dinge vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Now what does it mean to be in Christ? Aber was bedeutet es, in Christus zu sein? The little word in, the English word in the Greek means, und dieses Wort in im Deutschen oder ja auch im Englischen, that we are in a fixed or stationary position. Bedeutet, wenn man ins Griechische genau schaut, dass es eine fixe, eine stabile Position ist. That is encouraging to me. Diese Stellung ist für mich einfach sehr ermutigend. To know that if I am in Christ, I am in a fixed or steady position. Das ist für mich eine Ermutigung, wenn ich weiß, dass ich in Christus bin, dass ich da in einer ganz stabilen Position stehe. It means that Christ is holding me. Ja, es bedeutet, dass Christus selbst mich hält. My position in Christ is not dependent upon me, it is dependent upon him. Meine Stellung in Christus ist nicht abhängig von mir, sie hängt von ihm ab. It means I am surrounded and protected. Es bedeutet, dass ich einmal von ihm umgeben bin und dadurch geschützt. It means that my state of being or my condition has changed. Bedeutet, dass einfach mein Lebenszustand, meine Umstände sich völlig verändert haben. At one point I was in, the Bible says, I was in Adam. Es hat eine Zeit gegeben, da war ich in Adam, wie die Bibel sagt. But now I am in Christ. Aber jetzt bin ich in Christus. That means that at one time my area of influence was in Adam. Das bedeutet, dass zu einem früheren Zeitpunkt einfach mein Umgebungsfeld beeinflusst war durch Adam. That means that my old life, my old human nature was like Adam's. Das bedeutet, dass meine alte menschliche Natur einfach wie die des Adams war. As Adam sinned and disobeyed God, so did I. Wie Adam gesündigt hat und Gott ungehorsam war, so habe ich es auch getan. But when the good news came to me, aber als er die gute Botschaft mich erreichte, God wants to have a relationship with me. Dass er Gott eine Beziehung mit mir haben möchte. He wants me to move out of Adam into Christ. Und dass er möchte, dass ich eben aus Adam herauskomme und eingepflanzt werde in Christus. And so when I heard that news, I believed in Jesus Christ. Und als dann diese Nachricht hörte, habe ich einfach an Christus geglaubt. And I received him into my life. Und ich habe ihn empfangen, hinein in mein Leben. And I became in Christ. Und plötzlich war ich in Christus. My position changed. Meine Stellung, sie hat sich verändert. Now some people think that we can save ourselves. Es gibt Leute, die glauben, wir können uns selber retten. All we need to do is work on our behavior. Alles, was wir tun müssen, wäre dazu nur, dass wir unser Verhalten irgendwie überarbeiten. If we could just change our behavior and become better people, wenn wir nur unser Verhalten ändern könnten und somit bessere Leute würden, then God would look upon us with favor. Dann würde Gott und mit uns auf uns herabschauen mit Wohlgefallen. You know, in ancient times they had a scale. Wisst ihr, im Altertum, da gab es so eine Waage. I'm going to have to lay this down to illustrate, okay? Also ich muss das mal niederlegen, um das zu zeigen. The scales were like this. Diese Waage war wie so ausgebreitete Arme. And on one side you could put a certain amount of weight. Und auf die eine Seite konnte man ein gewisses Gewicht herauftun. And then if you wanted an equal amount, you put it on this side until it balanced. Und wenn du da ein entsprechendes Gewicht haben wolltest von der Ware, dann hast du da etwas hineingetan, bis es im Gleichgewicht war. Many people have the idea that if they have done bad things, und viele Menschen haben die Vorstellung, wenn sie da schlechte Dinge getan haben, that if they do enough good things on this side, und dass sie glauben, wenn sie nur genügend gute Werke tun auf der anderen Seite, that the balance will go in their favor, dass sich dann die Waage zu ihren Gunsten verschieben würde. And God will look upon their good deeds and forget about their bad deeds. Und so dass Gott einfach nur noch auf ihre guten Werke schaut und dabei die schlechten Werke vergisst. But the truth of Scripture says there is none good, no, not one of us. Aber die Wahrheit der Schrift sagt ja, es gibt keinen Guten, da ist auch nicht einer, der Gerechtes tut. We have all sinned and come short of the glory of God. Denn wir haben alle gesündigt und wir ermangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollen. And the word glory of God means the weight of God. Und die Herrlichkeit in diesem Sinne bedeutet einfach die Gewichtigkeit Gottes. Jesus Christ is the glory of God. Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes. He sits on this side of the scales. Er steht auf der einen Seite der Waage. And all of our good works, if from now to the end of eternity, will never weigh as much as Jesus' glory. Und all unsere Werke von jetzt bis in die ganze Ewigkeit hinein werden nicht praktisch sein Gewicht der Herrlichkeit überwiegen können. We cannot save ourselves. Wir können uns selbst einfach nicht erretten. By changing our behavior, or even changing our attitude. Oder irgendwie unser Verhalten ändern oder vielleicht unsere Einstellung gar ändern. Let's suppose you have cancer. Stellen wir uns einmal vor, jemand von uns hätte Krebs. Can you make yourself well by changing your behavior or even changing your attitude? Kannst du dich heilen, indem du dein Verhalten änderst oder irgendwie deine Einstellung? Well, there may be some evidence that a good attitude and better behavior, better practices of eating and diet and so forth might influence the cancer. Es mag sein, dass es da gewissen Beweis dafür gibt, dass also eine Veränderung des Verhaltensweisen oder vielleicht auch bestimmte Diäten ein wenig daran ändern können. But the point is, we need a change of condition. Aber der Punkt ist der, dass sich doch unser Gesundheitszustand ändern muss. We need healing. Wir brauchen einfach Heilung. We need health. Wir brauchen Gesundheit. And when we have that, our attitude will change. Und wenn wir das denn haben, dann wird sich auch unsere Einstellung ändern. When you have cancer, your attitude immediately changes when you find out. Wenn du Krebs hast, wird sich deine Einstellung sofort ändern. I know I was told I had cancer about 4.5 years ago. Ich weiß es deswegen, weil mir vor 4.5 Jahren gesagt wurde, dass ich Krebs habe. That has been removed from my body, thank the Lord. Aber Gott sei Dank ist es von meinem Leib entfernt worden. But when I first heard the news, my attitude went down, not up. Aber als ich zuerst diese Nachricht hörte, ist einfach meine Einstellung, meine Haltung ist ganz gefallen. If you had been around me for the next 2 or 3 days, you would have said my actions had also changed. Und wärst du bei mir gewesen, dass die nächsten paar Tage, nachdem ich es gehört habe, hättest du auch sehen können, dass sich meine Handlungen völlig verändert hatten. But when we are whole, when we are healed, aber wenn wir wieder ganz gemacht werden, wenn wir geheilt werden, our attitude changes. We have one of joy and happiness. Dann ändert sich auch unsere Einstellung. Wir haben eine Einstellung der Freude, eines des Glücklichseins. And our actions change. Und so ändern sich dann auch unsere Taten. I'm simply saying to us today, if we're going to be a dynamic, powerful church, we must experience the salvation of Jesus Christ. Wenn wir eine dynamische, eine mächtige Gemeinde sein wollen, dann müssen wir auch die Dynamik der Errettung Jesu Christi erfahren. What does it mean to believe in Jesus? Und was bedeutet es, an Jesus zu glauben? There is a Bible word, it's the word for faith. Es gibt einen Ausdruck in der Bibel, das ist der Ausdruck für Glauben. But we usually think of faith as just believing someone. Üblicherweise denken wir, Glaube sei doch einfach, dass wir jemand anderes glauben oder vertrauen. But let me illustrate for you Bible faith. Aber ich möchte euch einfach ein Bild geben jetzt für biblischen Glauben. In 1859, the first man to ever walk between the shore of Canada and the USA, der erste, der zwischen den beiden Küsten von Kanada und den Vereinigten Staaten ging, he walked on a rope across Niagara Falls. Also es war jemand, der erstmalig auf einem Seil über die Niagara-Fälle spazierte. He was a stuntman. We call him like a daredevil. Das war ein Stuntman, also jemand, der sehr, sehr wagemutig war. This man was from France. Es war ein Franzose. He called himself Bludin. Er nannte sich Blaue... Bludin. Bludin. Bludin, okay. He stretched a rope across the river below Niagara Falls. Also, er spannte ein Seil über die Niagara-Fälle. 365 meters long. Etwa 365 Meter weit. The rope was 58 meters above the river. Dieses Seil war ungefähr 58 Meter über dem Wasser gespannt. And the wind was blowing and the rope was doing like this. Und der Wind, er wehte, und sie wehte auch das Seil damit. And he walked across to the other side. Und doch ging er auf die andere Seite rüber. There he had a young man who was his manager. Es gab einen jungen Mann, das war sein Manager. To promote these great events. Und er sollte dafür einfach großartig Werbung machen. His name was Harry. Sein Name war Harry. One day Bludin said, I want to carry someone across the rope on my back. Eines Tages sagte er, ich möchte jemanden über dieses Seil hinüberbringen auf meinem Rücken. We will offer $100 for anyone who will ride on my back across. Wir werden $100 dem anbieten, der bereit ist, auf meinem Rücken da über das Seil nach drüben zu spazieren. There were 4 or 5 men who said they would do this. Und es meldeten sich 4 oder 5 Leute, die bereit waren, das zu tun. But when they came and looked at the river and the rope. Aber als sie dann an der Stelle waren und sich den Fluss anschauten und das Seil darüber gespannt, they changed their mind. Da haben sie schnell ihre Gesinnung geändert. So Bludin said to Harry, sagt Bludin zum Harry, you will go across on my back. Du wirst es machen. Du wirst einfach auf meinem Rücken darüber spazieren. Now Harry didn't volunteer. Also, der Harry wollte nicht der Freiwillige sein. He didn't want to go, but he was put in a position where he had to do something. Also, er wollte eigentlich nicht das machen, aber er war jetzt in der Situation, dass er es machen musste, offensichtlich. Now, before this had happened, Bludin had asked this question. Und bevor das dann alles geschah, fragte Bludin diese Frage. Is there anyone here in the crowd who believes that I can carry a man across my on the other side on my back? Gibt es hier jemanden in der Menge, der glaubt, dass ich in der Lage bin, einen Menschen praktisch auf meinem Rücken da über das Seil auf die andere Seite zu bringen? Many people said they believed. Und viele erhoben die Hand und sagten, ja, ja, das glauben wir. But that's not the kind of belief that we have in the New Testament. Aber das ist nicht die Art von Glauben, die wir im Neuen Testament haben. Only Harry performed true faith. Nur der Harry übte auch echten Glauben aus. He got on Bludin's back. Er setzte sich auf den Rücken von Bludin. And Bludin made it to the middle of the river. Und Bludin, er ging und war dann mitten auf dem Seil über dem Fluss. Harry weighed more than Bludin. Und der Harry erwog mehr als der Bludin. So he put him down on the rope beside of him to rest. Also hat ihn eben auf Seil abgesetzt, auf das sich ein bisschen erholen konnte. And he told Harry, don't look down. Und er sagte ihm, pass mal auf, wenn ich jetzt absetze, schau bitte nicht runter. And he did. Aber er tat es. And he became very frightened. Und es erschreckte ihn sehr. So Bludin says, get back on my shoulders. So sagt Bludin, komm wieder rauf meine Schultern. And then this is what he said. This is very important. Und jetzt kommt etwas, was er sagte, und das ist sehr wichtig. He said, from now on, you are no longer Harry, you are Bludin. Und er sagte ihm, das war wichtig. Jetzt bist du nicht mehr länger Harry, du selbst bist Bludin. When I move, you move. Wenn ich mich bewege, bewegst du dich. Your life is connected to my life. Dein Leben ist mit meinem Leben verbunden. If you do not, we will both fall to our death. Wenn du das nicht tust, werden wir beide da hinabstürzen zu unserem Tod. That's what it means to be in Christ. Das ist es, was es bedeutet, in Christus zu sein. That's what it means to have faith in Christ. Und das ist das, was es bedeutet, Glauben in Christus zu haben. It's not just believing that Jesus lived 2000 years ago. Es ist nicht einfach zu glauben, ja, ja, Jesus hat ja gelebt vor 2000 Jahren. It's believing that Jesus is on the rope of life today. Es ist einfach zu glauben, dass Jesus auf dem Seil des Lebens heute steht. And that he is capable of getting us from where we are to where we need to be. Und er ist fähig, uns von dort, wo wir uns jetzt befinden, dorthin zu bringen, wo wir sein sollen. And faith is getting on board Jesus. Und Glaube ist, dass wir einfach bei ihm, bei Jesus einsteigen. It is trusting him to get us across. Dass wir ihm vertrauen, dass er uns darüber bringt. That is what it means to be saved. Das ist das, was es bedeutet, gerettet zu sein. The salvation is not up to us. Errettung ist eine Sache, nicht eine Sache, die wir bewirken müssten. We become so identified with him that we are like Christ. Wir werden so mit ihm identifiziert, dass wir wie Christus selbst werden. We are in Christ. Denn wir sind ja in Christus. Now look at something that Paul says in chapter 4, 2 Corinthians chapter 4. Schauen wir uns einmal an, was Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 4. And verse 7. Vers 7. We have this treasure in jars of clay to show that the all-surpassing power is from God and not from us. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Verse 10. Vers 10. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. For we who are alive, that is alive in our body, are always being given over to death for Jesus' sake, so that his life may be revealed in our mortal body. Denn ständig werden wir, die Lebenden, als lebendig in unserem Körper, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Now go back to chapter 3, verse 18, one other verse here. Kapitel 3, Vers 18, noch ein weiterer Vers. Verse, well, let's go 17 first. 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom or liberty. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Now when Jesus Christ comes into your life, he comes into your life by his Spirit. Wenn Jesus Christus hineinkommt in dein Leben, dann kommt er hinein durch seinen Geist. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty or freedom. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. But something else happens where the Spirit of the Lord is. Aber noch etwas weiteres geschieht, wo der Geist des Herrn ist. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Now listen carefully. Hört genau zu. A transformed life. Ein verwandeltes Leben. A changed life. Ein Leben, was einfach sich verändert hat. Is the evidence or the proof. Das ist der Beweis, der Erweis dafür. That Jesus Christ lives in your life. Dass Jesus Christus in deinem Leben lebt. If your life is not being transformed into his likeness, wenn sich dein Leben nicht in sein Ebenbild verwandelt hat, then you need to examine to see whether or not Jesus Christ actually lives in you. Dann musst du dich prüfen und herausfinden, ob Jesus Christus überhaupt in dir lebt. I am not talking about a religious experience. Ich rede da jetzt nicht über irgendeine religiöse Erfahrung. I am not speaking about joining a church. Und ich spreche nicht darüber, jetzt irgendwie Mitglied einer Gemeinde zu werden. I'm talking about having a living relationship with Jesus Christ. Aber ich spreche darüber, eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu erfahren. He is the living Son of God. Er ist der lebendige Sohn Gottes. And he wants to have a relationship with you. Und er möchte eine Beziehung mit dir haben. Our faith in him, unser Glaube an ihn, establishes that relationship, begründet diese Beziehung, and the proof of that relationship is a changed life. Und der Beweis dieser Beziehung ist ein Leben, was sich da verwandelt. Those of us who have been impacted by Jesus' life, die von uns, die durch das Leben Jesu Christi einfach beeinflusst worden sind, die diesen Anstoß erhalten haben. will no longer live like we once did. Werden nie wieder so leben, wie wir das einmal getan haben. It is impossible. Es ist einfach unmöglich. For the Son of God to come and live in you and let you stay the same. Es ist unmöglich, dass der Sohn Gottes in dir lebt und dass du dann der gleiche bleibst. He will not. Er wird es nicht zulassen, dass du der gleiche bist. When he comes into your life, he comes in to transform and change your life. Wenn er in dein Leben hineinkommt, dann kommt er, um dein Leben zu verwandeln und es völlig zu verändern. And he comes to change us more and more to be like him. Und er kommt, um uns zu verwandeln, auf dass wir mehr und mehr seinem Ebenbild gleichgestellt werden. That means lying will stop. Lügen wird aufhören. Dishonesty will stop. Unehrlichkeit, sie wird aufhören. Abuse of human beings will stop. Missbrauch von anderen Menschen, er wird aufhören. Living in sexual sin will stop. Leben in sexueller Sünde wird aufhören. Unclean language will stop. Unreine Sprache, sie wird aufhören. Because Jesus Christ is transforming you and changing you so that you can have an effective ministry. Denn Jesus Christus und sein Leben, das verwandelt dich, auf dass du einen wirksamen Dienst haben kannst. You see the fruit of our life, what comes out of us. Wisst ihr, die Frucht unseres Lebens, das heißt das, was unser Leben hervorbringt. What people see of our life. Und was damit dann auch andere Menschen in unserem Leben sehen können. That fruit is determined by who we are on the inside. Diese Frucht wird von dem bestimmt, wer wir in unserem Inneren sind. That's why it's important that you have Christ in you and that you are in Christ. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr Christus in euch habt und ihr selbst auch in Christus seid. And then the new nature that you have inside of you will produce Christ-like fruit. Und dieses neue Wesen, diese neue Natur in euch, sie wird dann auch Christusgemäße Frucht hervorbringen. And that brings us to the last thing. Not only do we have salvation, Christ in us. Also das bringt uns zu dem letzten Punkt. Nicht allein, dass wir Rettung haben, das heißt Christus in uns. We have transformation, Christ changing us. Wir haben auch Verwandlung, das heißt Christus, der uns verändert. But then there's the impact of communication. Dann ist aber auch die Wirkung der Kommunikation. He says, we are ambassadors for Christ. Er sagt, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Now this word ambassador is an interesting word. Und dieser Begriff des Botschafters ist ein sehr interessanter Begriff. In the Greek language, im Griechischen, it is the same word for deacon. Es ist das gleiche Wort für Diakon. The word diakon, actually the Greek word is very similar to that. Diakonos. Das griechische Wort ist diakonos. And it's a word that's made up of two words. Es ist ein zusammengesetztes Wort. Dia means to go through. Dia bedeutet durch, hindurch. So when you go out the door, you go dia, you go through the door. Zum Beispiel, wenn du durch die Tür gehst, du gehst dia, also durch die Tür. And the other word is konis. Das andere Wort ist konis. And it means dust. Es bedeutet Staub. And so a deacon was a servant of the church. Also ein Diakon war ein Diener der Gemeinde. And the word originated by a master sending his servant on an errand. Also to do a job. Also es war praktisch der Gedanke, das Bild dahinter, dass ein Herr seinen Diener losschickt, um eine Arbeit zu verrichten. And the servant wanted to obey his master. Und der Diener wollte seinem Herrn gehorchen. And to show his obedience, he would run quickly. Und um seinen Gehorsam auch zu zeigen, würde er schnell loslaufen. To do what the master had commanded. Um das auch auszuführen, was sein Herr ihm geboten hatte. And that's how the word diakonos became identified with a servant. Und so wurde das Wort Diakonos mit dem Diener identifiziert. It was one who ran quickly and who stirred up the dust as he went on his way to do his job. Es war jemand, der schnell losrannte und damit den Staub aufwirbelte, da er ja loszog, seine Arbeit zu verrichten. This is the word for ambassador that's used here. Und das ist das Wort, was hier verwendet wird für diesen Gesandten, für diesen Botschafter. The ancient Roman Empire had two kinds of provinces. In dem Altertum in Rom gab es zwei Arten von Provinzen. One was called a senatorial province. Die eine wurde eine senatorische Provinz genannt. And the other was called an imperial province. Und die andere wurde eine imperiale Provinz genannt. The senatorial province was one where there was peace. Die senatorische Provinz war eine, in der Friede herrschte. And the imperial province had an army there. Und die imperiale Provinz hatte eine Armee, die dort stand, to keep the peace. Um diesen Frieden zu gewähren. And Caesar would send a man, a representative, to this imperial province, and he called him a diakonos. Und so wurde der Caesar praktisch einen Abgesandten in diese imperiale Provinz senden, den er Diakonos nannte. An ambassador. Einen Botschafter. Later they began to send not only one man, they would send 10 senators. Und später würden sie nicht nur einen Mann, sondern 10 Senatoren senden. To a province that they were going to incorporate into the Roman Empire. Hinein in eine Provinz, die sie in das römische Imperium einverleiben würden. You know, at one time this was a part of the Roman Empire. Und ihr wisst das, weil ja auch Österreich ein Teil des Römischen Reiches war. The empire continued to expand and to grow. Und dieses Imperium, es hat immer weiter sich ausgedehnt und es wuchs. And they would send an ambassador or more than one ambassador. Und so sandten sie eben diese Gesandten, diese Botschafter aus und manchmal auch mehr als einen. And their responsibility was to help bring this province into the empire in peace. Und ihre Verantwortung war, dass sie praktisch diese Provinz in das Imperium hineinbringen würden, auf das so auch der römische Frieden herrschen würde. Now do you get the picture of what the Lord is saying to us? Bekommt ihr jetzt ein Bild davon, was der Herr uns sagt? You are ambassadors for Christ. Ihr seid Botschafter, Gesandte an Christi Stadt. Our ministry is to go out there where there are people who need to come into the kingdom of God. Unser Dienst ist es, hinauszugehen, dorthin, wo Menschen sind, die in das Reich Gottes hineinkommen sollen. And take them the message of reconciliation. Und zu ihnen die Botschaft der Versöhnung zu bringen. And then we are to plead with them, be reconciled to God. Und dann müssen wir mit ihnen reden und mit ihnen sie anflehen, dass sie sich mit Gott versöhnen lassen. You will never find in the Bible the expression for God to be reconciled to man. Man findet in der Schrift nicht diesen Ausdruck, dass Gott sich mit den Menschen versöhnen müsste. It is always saying to man to be reconciled to God. Die Botschaft ist an den Menschen gerichtet, dass er sich mit dem Gott versöhnt. The word reconciled is a medical term, was used as a medical term. Dieser Ausdruck versöhnen ist eigentlich ein Ausdruck, der aus der Medizin stammt. When a man broke his arm, wenn ein Mensch seinen Arm gebrochen hatte, in order for it to be repaired, put back in proper position, damit er also geheilt werden könnte, müsste er praktisch wieder in die richtige Stellung gerichtet werden. It was reconciled. Und so wurden die Knochen wieder gerichtet. The word means to bring two things that have been broken back into a right relationship. Das bedeutet, dass also zwei Teile, die einfach zerbrochen waren und deshalb nicht mehr richtig adjustiert waren, wieder in die richtige Position zu bringen, die richtige Stellung zueinander, sie auszurichten. The story of the Bible. Die Geschichte der Bibel tells us that all men are broken in their relationship with God. Die Geschichte der Bibel sagt uns, dass alle Menschen einfach eine gebrochene Beziehung zu Gott haben. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Römer 3:23, alle haben gesündigt und sie mangeln an der Herrlichkeit Gottes, die sie haben sollen. But the good news is you can be reconciled to God. Aber die gute Nachricht ist, dass wir mit Gott versöhnt werden können. When Jesus died on the cross, als Jesus am Kreuz starb, again, like the balance. Wie, es war genauso wie diese Waage. Jesus reached up into heaven with one hand. Jesus reichte hinein in den Himmel mit einer Hand. And took hold of the Father. Und ergriff den Vater. And he reached down to earth and took hold of us. Und reichte hinab auf die Erde und ergriff uns. And he cried out, "It is finished." Und rief aus, es ist vollbracht. He meant, "I have now reconciled man to God." Und rief aus und sagte, ich habe jetzt, oder sagte damit, ich habe jetzt den Menschen mit Gott versöhnt. His death is our reconciliation. Sein Tod ist unsere Versöhnung. But you have to receive it. Aber ihr müsst es empfangen. You have to believe it. Es glauben. More than just with the mind. Mehr als nur mit dem Verstand. You have to step out in faith. Ihr müsst einfach diesen Schritt im Glauben machen. And trust him. Und ihm vertrauen. Have you done that? Habt ihr das getan? If you have, he is transforming and changing your life. Wenn du das getan hast, dann verwandelt und verändert dein Leben. And he's given you a ministry. Und dir auch einen Dienst gegeben. And that ministry is to go tell others. Und dieser Dienst besteht darin, es anderen zu erzählen. I beg you. Ich flehe euch an. I plead with you. Ich flehe euch an. Be reconciled to God. Werdet mit Gott versöhnt. That is our ministry. Das ist unser Dienst. And a church that will do that. Und eine Gemeinde, die das auch tut. Will have a great influence, a great impact on its community. Wird eine starke Wirkung haben, einen starken Einfluss auf die Gesellschaft. You are the bricks that make up the church. Ihr seid die Bausteine, aus der diese Gemeinde entsteht. But if you wait for someone else to do your ministry, aber wenn ihr darauf wartet, dass jemand anders einfach deinen Dienst ausführt, it will never be done. Es wird dann nie geschehen. You have a ministry of telling others. Du hast einen Dienst, des anderen weiterzusagen. About Jesus Christ. Anderen über Jesus Christus weiterzuerzählen. You know, I noticed today we sang a song about Lord, I love you enough to go to the ends of the earth. Und ich habe das gesehen, das war dieses Lied. Herr, ich liebe dich genug, um für dich an die Enden der Erde zu gehen. That's easy to sing. Es ist so leicht, das zu singen. But the truth is, most of us will not even go next door. Aber die Wahrheit ist, dass die meisten von uns nicht mehr bereit sind, an die nächste Tür zu gehen. To tell a friend. Muss einfach einem Freund zu sagen. Please. Bitte. Be reconciled to God. Lass dich mit Gott versöhnen. Give Jesus your life. Gib dein Leben Jesus. He can change your life. Kann dein Leben verwandeln. But you see, if your life's not changed, how can you tell them that? Aber wenn dein Leben nicht verwandelt ist, kannst du jemand anderen sagen? I have no ministry unless my life is changed. Ich habe keinen Dienst, es sei denn, dass sich mein Leben verwandelt. Unless my life is transformed. Es sei denn, dass mein Leben sich transformiert. Then actually people might even ask you, why are you so different? Und dann mag es vielleicht gar so sein, dass Leute zu dir kommen und dich fragen, warum? Why are you so happy? Warum bist du einfach so glücklich? Everything is going bad, and why are you so happy? Alles läuft schlecht, aber warum kannst du dabei doch fröhlich sein? What would you tell them? Was wirst du ihnen sagen? I have a lot of money in the bank. Ich habe viel Geld auf der Kasse. I have good health. Bin gesund. No. Nein. I know Jesus Christ. Ich kenne Jesus Christus. He's changed my life. Hat mein Leben verwandelt. And even when things are not going good, I can still be happy and rejoice. Und selbst wenn die Dinge vielleicht nicht so gut laufen, kann ich immer noch glücklich sein und mich freuen. Because I have been reconciled to God. Weil ich versöhnt bin mit Gott. It wasn't anything I did, Jesus did it for me. Es war nichts, was ich getan hätte. Jesus hat das für mich getan. One day by faith I climbed on his shoulders. Eines Tages bin ich im Glauben auf seine Schultern gestiegen. And he took me on a journey. Und dann hat mich auf die Reise genommen. And he said, from now on you are in me. Und hat gesagt, von nun an bist du in mir. And I am in you. Und ich bin in dir. What happens to me happens to you. Was mit mir geschieht, das geschieht auch mit dir. And what happens to you happens to me. Und was mit dir geschieht, Das geschieht auch mit mir. We're in this walk together. Wir gehen jetzt hier gemeinsam. Trust me. Vertraue mir. I'll get you across the dangerous place. Ich werde dich auch hinüberführen in diesen Gefahrenstellen. All the way home. Ganz und gar nach Hause. That's what I'm trusting. Und darauf vertraue ich. Bow your heads, please, in prayer. Bitte Kopf, beugt eure Köpfe. I don't know you personally. Ich kenne euch persönlich nicht. Most of you I do not know. Die meisten von euch kenne ich nicht wirklich. But I do know one thing. Aber eines weiß ich. God loves you very much. Gott liebt euch sehr. He sent his son to reconcile you to himself. Er hat seinen Sohn gesandt, um dich mit sich zu versöhnen. Jesus still stands today with his hand in the Father's hand. Und Jesus steht auch noch heute und er hält seine eine Hand in der Hand des Vaters. But he's reaching down to you today. Und die andere streckt er jetzt aus zu dir. Maybe you've never put your faith in him. Und vielleicht hast du noch nie den Glauben in ihn hineingesetzt. Can I say to you today, please? Und kann ich so zu dir sprechen? Bitte. I beg you. Ich flehe dich an. Be reconciled to God. Lasse dich mit Gott versöhnen. Trust Jesus Christ with your life. Vertraue Jesus Christus für dein Leben. Allow him to come in and change your life. Lass es zu, dass er in dein Leben hineinkommt und es verwandelt. He has a work for you to do. Und er hat auch für dich ein Werk, was er ausführen möchte. I trust today that those of you who know him. Und ich vertraue auch darauf, dass die von euch, die ihn bereits kennen, that you can hear him say to you, my child. Dass ihr auch hören könnt, wie er zu euch spricht, mein Kind. I have a ministry for you. Ich habe für dich einen Dienst. I want you to share this wonderful good news that you have experienced. Ich möchte, dass du diese wunderbare gute Nachricht, du selbst erfahren hast, with someone else. Jemand anderen weitergibst. Not necessarily to the ends of the earth, maybe next door. Vielleicht gar nicht mal an die Enden der Welt, vielleicht einfach nur zur nächsten Tür. Father, we ask you today to help us to hear your voice. Vater, wir bitten dich heute, dass du uns hilfst, einfach deine Stimme zu hören. More than just with our ears. Mehr als nur mit unseren Ohren. May we hear in our spirit. Mögen wir es in unserem Geist einfach wahrnehmen. Down deep where we live. Einfach tief hinein in das Innerste unseres Lebens. And where you live. Und dort, wo du lebst. Your voice saying. Dass wir diese Stimme hören, die das sagt. Trust me and follow. Vertraue mir und folge mir nach. And let me take your life and do something special with it. Und lass mich dein Leben einfach ergreifen und etwas ganz Besonderes mit ihm tun. Let me make you a high impact believer. Lass mich dich zu einem Gläubigen machen, der eine ganz starke Wirkung hat. In Jesus' name, Amen. In Jesu Namen, Amen.